I wish you all an amazing, wonderful good morning. Ich wünsche euch allen einen aufregenden, wunderbaren guten Morgen. We are now continuing in the Passion Bible with our devotional. Wir machen mit unserer Andacht in der Passion Bibel weiter. So look, after we've seen how Paul doesn't care about anybody who judges him except Jesus. Nachdem wir gesehen haben, dass es Paulus ganz egal ist, ob jemand über ihn urteilt, außer Jesus. Look what he says in verse 5. Schau, was er in Vers 5 sagt. So resist the temptation to pronounce premature judgment on anything before the appointed time when all will be fully revealed. Widersteht also der Versuchung, ein vorzeitiges Urteil über irgendetwas zu fällen, bevor die festgesetzte Zeit gekommen ist, in der alles vollständig offenbart wird. I tell you why I like this. Ich sage dir, warum ich das mag. Because the truth is that every single day we are tempted to pronounce judgment. Weil die Wahrheit ist, dass wir jeden Tag versucht sind zu urteilen. Even the person who always says, I don't judge you. Selbst die Person, die immer sagt, ich verurteile dich nicht. Every day Daniel says, I don't judge you. Daniel sagt jeden Tag, ich verurteile dich nicht. Last week he confessed that he had judged me. Letzte Woche hat er zugegeben, dass er mich verurteilt hat. That was so refreshing when he confessed that to me. Das war so erfrischend, als er mir das gestand. Because I thought he's the person who never judges anybody, and yet even he does. Denn ich dachte, er sei der Mensch, der nie jemanden verurteilt, und doch tut selbst er es. So this is what Paul says. Resist the temptation. Deshalb sagt Paulus, widersteht der Versuchung. Because if we are really honest, it is so part of our human nature to be tempted to judge. Denn wenn wir wirklich ehrlich sind, gehört es zur menschlichen Natur, dass wir versucht sind zu urteilen. You know, and Paul, it's very interesting. Paul doesn't only say resist the temptation to pronounce judgment. Paulus sagt nicht nur, widersteht der Versuchung zu urteilen. He says to pronounce premature judgment. Er sagt, vorzeitig zu urteilen. So, what is a premature judgment? Was bedeutet es, vorzeitig zu urteilen? Well, Paul explains it. Paulus erklärt es. He said, before the appointed time, when all will be fully revealed. Er sagt, vor der festgesetzten Zeit, wenn alles vollständig offenbart sein wird. You remember earlier in chapter 3, Paul talks about something very interesting, the day. Erinnere dich, dass Paulus in Kapitel 3 über etwas Interessantes spricht, der Tag. Right here, Paul is again talking about the day. Genau hier spricht Paulus wieder über den Tag. So I have good news for you. Ich habe gute Nachrichten für dich. Every single judgment that's made before the day is a premature judgment. Jedes einzelne Urteil, das vor dem Tag gefällt wird, ist ein verfrühtes Urteil. Which means every single judgment that we make before Jesus comes back is a premature judgment. Das heißt, jedes einzelne Urteil, das wir fällen, bevor Jesus wiederkommt, ist ein verfrühtes Urteil. What does it mean? Was bedeutet das? In other words, just resist the temptation. Mit anderen Worten, widerstehe einfach der Versuchung. When you attempt it, don't give in to it. Wenn du versucht wirst, gib dich ihr nicht hin. No, Paul doesn't say don't be tempted. He said resist the temptation. Paulus sagt nicht, lasst euch nicht in Versuchung führen. Er sagt, widerstehe der Versuchung. So look. Schau. He says the appointed time when all will be fully revealed. Er sagt, die festgesetzte Zeit, wenn alles vollständig offenbart werden wird. You know what I have found out in my walk with Jesus? Weißt du, was ich auf meinem Weg mit Jesus herausgefunden habe? That most of the judgments that we've ever made, they are only made on partially revealed truths. Die meisten Urteile, die wir jemals gefällt haben, beruhen nur auf teilweise offenbarten Wahrheiten. Why? Warum? Because we never see the whole picture. Weil wir nie das ganze Bild sehen. Even if we think we know all the information, we still don't. Selbst wenn wir denken, alle Informationen zu kennen, wissen wir es doch nicht. You know why we don't? Weißt du, warum nicht? Because you can't look inside of the heart of people. Weil du nicht in das Herz der Menschen schauen kannst. You know how many people say to me, oh, Reinhard, you have such a good heart. I think to myself, you don't know. Viele Menschen sagen zu mir, ach Reinhard, du hast so ein gutes Herz. Ich denke mir, du hast keine Ahnung. Maybe I should tell them, I just think it. Vielleicht sollte ich es ihnen sagen. Ich denke es immer nur. But sometimes I feel really tempted to say, How can you make this statement? You have never been inside of my heart. Manchmal fühle ich mich wirklich versucht zu sagen, wie kannst du so etwas sagen? Du warst doch noch nie in meinem Herzen. I've been plenty of times inside of my own heart. It's pretty messy if you take Jesus out of it. Ich war schon sehr oft in meinem eigenen Herzen. Es ist ziemlich chaotisch, wenn man Jesus da herausnimmt. You know, the truth is, die Wahrheit ist, the full revelation will only come on that day. Dass die volle Offenbarung erst an dem Tag sichtbar wird. You can have all the information that a person gives you. It's still not all the information. Du kannst alle Informationen haben, die dir eine Person gibt, und trotzdem sind es nicht alle. And even if the person was sincere and thought that they gave you all the information. Selbst wenn die Person aufrichtig war und dachte, dass sie dir alle Informationen gegeben hat. Like I've told you before, that many times people don't even know what's going on inside of their own hearts. Wie ich dir bereits gesagt habe, wissen die Menschen oft nicht einmal, was in ihrem eigenen Herzen vor sich geht. So every single judgment is a judgment that's premature. Jedes einzelne Urteil ist also ein verfrühtes Urteil. You know, we have to really come to this understanding. Wir müssen wirklich zu dem Verständnis kommen, that the only one who is allowed to make a judgment, dass nur derjenige ein Urteil fällen darf, is the one that has the full revelation of action and motive, der die volle Offenbarung der Handlung und des Motivs hat, which excludes every single person. Das schließt jeden einzelnen Menschen aus. Because nobody has all the information of the heart. Denn niemand hat alle Informationen über das Herz. So, once we understand this, wenn wir das einmal verstanden haben, here's what's going to be beautiful. Wird etwas Schönes geschehen. We are not worried anymore about people judging us because we know Jesus will do that. Wir machen uns keine Sorgen mehr darüber, dass die Menschen über uns urteilen, weil wir wissen, dass Jesus das tun wird. But on the other hand, we will continue to resist the temptation because we will tell ourselves, truly, I don't know what's going on inside of their hearts. Aber auf der anderen Seite werden wir weiterhin dieser Versuchung widerstehen, weil wir uns sagen werden, wahrlich, ich weiß nicht, was in ihren Herzen vor sich geht. I tell you, our relationships become delightful when we stop judging prematurely. Ich sage dir, unsere Beziehungen werden herrlich, wenn wir aufhören, vorschnell zu urteilen. Let's stop it. Lass uns damit aufhören. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.